Erster dies ist die Botschaft, die der Herr an Jeremia weitergab, damit er sie dem Volk verkündet. Zweiter Jeremia sollte sich an das Tor des Tempels stellen und allen Leuten aus Juda sagen, dass sie auf das Wort des Herrn hören sollen. Dritter der Herr, der Gott Israels, sagt, dass sie ihr Verhalten und ihre Taten ändern müssen, damit er sie weiterhin an diesem Ort wohnen lässt. Vierter, sie sollen sich nicht auf falsche Versprechen verlassen, wenn Leute behaupten, dass der Tempel des Herrn sie automatisch beschützen würde. Fünfter, nur wenn sie ihr Leben wirklich verbessern und gerecht miteinander umgehen, wird Gott ihnen gnädig sein. Sechster, sie dürfen Fremde, Waisen und Witwen nicht unterdrücken, kein unschuldiges Blut vergießen und keinen fremden Göttern folgen, da dies ihr Unglück wäre. Siebter, wenn sie diese Regeln befolgen, dürfen sie für immer in dem Land wohnen, das Gott ihren Vorfahren vor langer Zeit gegeben hat. Achter, aber stattdessen vertrauen sie auf lügnerische Worte, obwohl ihnen diese Reden überhaupt keinen Nutzen bringen. Neunter, Gott fragt sie, ob sie wirklich stehlen, morden, die Ehe brechen und falsch schwören können, während sie gleichzeitig dem Gott Baal dienen. Zehnter, danach kommen sie in den Tempel, der Gottes Namen trägt, und behaupten, sie seien sicher, obwohl sie weiterhin schreckliche Dinge tun. Elfter, Gott fragt, ob sein Haus in ihren Augen zu einer Höhle für Räuber geworden ist, denn er sieht genau, was dort passiert. Zwölfter, sie sollen nach Silo gehen, wo Gott früher wohnte, und sehen, wie er diesen Ort wegen der Bosheit des Volkes Israel zerstört hat. Dreizehnter, weil sie trotz aller Warnungen nicht auf Gott gehört und nicht geantwortet haben, wird er nun gegen sie handeln. Vierzehnter, Gott wird mit dem Tempel und dem Land genauso umgehen wie mit Silo, obwohl das Volk so sehr auf diesen heiligen Ort vertraut. Fünfzehnter, er wird sie aus seiner Nähe vertreiben, genau wie er es zuvor mit ihren Verwandten aus dem Stamm Ephraim getan hat. Sechzehnter, Gott befiehlt Jeremia, nicht mehr für dieses Volk zu beten oder um Gnade zu bitten, weil er nicht mehr auf ihn hören wird. Siebzehnter, Gott fragt Jeremia, ob er nicht sieht, was die Menschen in den Städten Judas und in den Straßen von Jerusalem treiben. Achtzehnter, die Kinder sammeln Holz, die Väter machen Feuer und die Frauen backen Kuchen für die Himmelskönigin, um Gott absichtlich zu ärgern. Neunzehnter, Gott fragt jedoch, ob sie wirklich ihn ärgern oder ob sie sich nicht viel mehr selbst schaden und sich am Ende schämen müssen. Zwanzigster, deshalb wird Gottes Zorn über diesen Ort, über Menschen, Tiere und die gesamte Natur hereinbrechen und wie ein Feuer brennen. 21. Der Herr sagt spöttisch, dass sie ruhig noch mehr Opfer bringen und das Fleisch selbst essen können, da es ihm nichts bedeutet. 22. Als Gott ihre Vorfahren aus Ägypten führte, gab er ihnen nämlich keine Vorschriften über Brandopfer oder Schlachtopfer. 23. Stattdessen befahl er ihnen, auf seine Stimme zu hören, damit er ihr Gott sein kann und es ihnen im Leben gut geht. 24. Aber sie hörten nicht auf ihn, sondern folgten ihren eigenen bösen Gedanken und entfernten sich immer weiter von Gott. 25. Seit dem Tag des Auszugs aus Ägypten hat Gott immer wieder seine Diener, die Propheten, geschickt, um das Volk unermüdlich zu warnen. 26. Trotzdem waren sie starrköpfig und handelten sogar noch schlimmer als ihre Vorfahren, anstatt auf Gottes Worte zu achten. 27. Wenn Jeremia ihnen nun diese Botschaft verkündet, werden sie weder auf ihn hören noch ihm eine Antwort geben. 28. Jeremia soll ihnen sagen, dass sie ein Volk sind, das nicht auf Gott hört und keine Korrektur annimmt, weil die Treue bei ihnen verschwunden ist. 29. Sie sollen sich die Haare abschneiden und ein Klagelied singen, weil der Herr diese Generation wegen seines Zorns verstoßen hat. 30. Die Menschen in Juda haben Dinge getan, die Gott hasst, indem sie ihre abscheulichen Götzenbilder direkt in seinen Tempel gestellt haben. 31. Sie haben im Tal Ben-Hinnom Altäre gebaut, um ihre eigenen Kinder im Feuer zu opfern, was Gott niemals befohlen oder gewollt hat. 32. Deshalb wird dieser Ort bald nicht mehr Tophet genannt werden, sondern man wird ihn das Tal der Schlachtung nennen. 33. Die Leichen dieses Volkes werden den Vögeln und wilden Tieren als Nahrung dienen, und niemand wird kommen, um sie zu vertreiben. 34. Gott wird dafür sorgen, dass in den Städten Judas keine Freude und keine Hochzeitslieder mehr zu hören sind, weil das Land zur Wüste wird.